Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Gibt es irgendein Thema, über das ihr euch schon immer gerne mal unterhalten wolltet? Oder gibt es ein Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt? Dann ist das hier eure Telefonnummer 0130 2911 oder ihr könnt uns auch faxen unter 0130 11 51 22 und ich muss es immer wieder sagen, leider, wenn ihr uns faxt, bitte vergesst nicht eure Telefonnummer, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Es geht los heute Nacht mit Manfred und der ist 35 Jahre alt. Manfred. Hallo. Ja, du bist dran. Dein Thema, Manfred. Ja, ich muss mal über einen Hodenkrebs reden. Über deinen Hodenkrebs? Ja. Über deinen? Ja. Ja? Weil die meisten Leute verstehen das nicht. Oder wollen einen da nicht ansprechen, wie die Arbeitskollegen oder so. Mhm. Wie lange hast du das schon, diese Krankheit? Ja, vor 5 Jahren. Das erste Mal Hodenkrebs haben sie mir den rechten Hoden weggenommen. Wie hat sich die Krankheit denn bemerkbar gemacht, Manfred? Das war, ich hab, war das 89 geheiratet. Wir wollten Kinder haben und hat meine Frau sich untersuchen lassen. Und da war nichts festzustellen. Dann habe ich mich untersuchen lassen und ist das durch Zufall. Durch Zufall? Ja. Du hattest keine Beschwerden? Nein. Und das ist erste Mal der Hodenkrebs festgestellt worden. Ja. Und was dann hat man direkt einen Hoden entfernt? Ja, komplett weg. Mhm. Und dann gut, musste ich jetzt so untersuchen, halbjährlich. Die ersten 5 Jahre. Und wo ich dann nach 5 Jahren musste dann nur noch jährlich. Und bei der letzten Untersuchung ist dann festgestellt worden, dass ich auf der linken Seite auch wieder Hodenkrebs hatte. Ach. Und warst du dann schon wieder im Krankenhaus zu einer erneuten Operation? Ja, jetzt dieses Jahr im April. Im April ist jetzt der zweite Hoden auch entfernt worden. Ja. Ist dieser Krebs, wenn er sich ausbreitet, konzentriert auf den Hodenbereich oder besteht die Gefahr, dass er auch streut in andere Organe? Ja, auch, ja. Das auch. Aber da hat man dich untersucht und das ist bisher alles noch in Ordnung. Bis jetzt ja. Ich hatte einen Bettkollegen, den ich auch privat kenne. Der hat da durch Zufall jetzt im April auch mit mir da gelegen. Und der hat Magenbeschwerden gehabt und war auch Hodenkrebs. Und den haben sie jetzt einen Teil von der Niere entfernt. Und er hat schon die Lunge angegriffen. Er kann auch streuen. Aber Gott sei Dank, bei dir ist es im Moment alles in Ordnung. Ja. Hast du dann nach dem ersten Mal und jetzt auch nach dem zweiten Eingriff, hast du dann so ein Implantat bekommen? Nein. Nein, also du hast keine Hoden und, also keine Hoden im Moment. Macht man das nicht in der Regel, dass dann so ein Silikonbällchen da einoperiert wird? Doch, kann man schon, aber ich habe so viel über Silikon wie Silikonbusen gehört und lass mal lieber raus. Welche Auswirkungen hat denn diese Operation jetzt auf dein Sexualleben? Keine. Deswegen habe ich auch angerufen. Ja, die meisten denken, wenn die Hoden weg sind, klappt auch das Sexualleben nicht mehr. Ja. Aber das ist bei dir nicht der Fall? Nein, das ist bei keinem der Fall. Bei keinem ist der Fall. Wenn beide Hoden weg sind, ich muss 14-tägig Hormonspritzen haben. Ja. Weil die Hoden produzieren die Hormone. Ja. Und Arbeitskollegen, die sind da irgendwie schüchtern drin oder so zu fragen. Die denken, dass du kein richtiger Mann mehr bist jetzt? Ja, ja, schon. Aber, so in der Richtung wahrscheinlich. Nein, die haben auch Angst zu fragen dann. Ja, den meisten ist das natürlich auch peinlich, ne? Ja, klar. Darüber zu reden. Du kriegst alle 14 Tage diese Spritzen. Ja. Und die bewirken, dass du ein ganz normales Sexualleben so leben kannst, wie du es früher, als du deine Hoden hattest, dass das genauso funktioniert. Ja. Ja? Genau. Wie kommt deine Frau damit zurecht? Oder deine Freundin? Bist du verheiratet? Oh, ja. Oh, so. Wir kommen gut damit zurecht. Und, wir sind beide sehr sexaktiv und klappt gut. Ist das denn nicht ein, auch für einen selbst, jetzt für dich ein doch anfänglich seltsames Gefühl, dann nur einen Hoden zu haben, auch wenn man sich anfasst, selbst anfasst und hinterher... Ich habe ja jetzt gar keine mehr. Eben, und jetzt überhaupt gar keine mehr zu haben. Ja. Ne, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Ne. Bei mir war früher, dass die schon mal hochgerutscht sind. Mhm. In die Leiste rein und daher ist das... Kennst du dieses Gefühl schon, dass... Ja. Ja. Und ich kann auch irgendwie, soll man sagen, damit umgehen. Mhm. Ich hab das, ich sehe das alles positiv. Mhm. Ja, so muss man das auch machen. Und das ist auch genau richtig, ne? Gerade auch, wenn man so eine schwere Krankheit gehabt hat. Ja, klar, sonst kommst du nicht durch. Genau. Also dein Anliegen war nochmal ganz klar zu sagen, dass auch nach einem solchen sehr schweren Eingriff mein Mann bleibt und genauso Sexlust hat und sexfähig ist, wie man das vorher war. Ja, es kommen auch, wie vor 3 Tagen jetzt ein Kollege zu mir kam. Ich habe dann einen Bekannten, der hat Hodenkrebs gehabt und hat einen Hoden weggenommen gekriegt. Wie ist das jetzt? Wie klappt das jetzt noch alles so? Ne? Mm. Und sag ich, ganz normal, sagst, das geht alles weiter wie vorher. Mm. Ja? Diese Spritzen kriegst du dann vom Hausarzt, oder wie läuft das ja? Ja, weil die, ich habe schon mal gefragt, ob man die nicht selber setzen kann, wie die, wie heißt das immer? In den Bauch gesetzt werden. Die, wenn man Diabetiker ist, ne? Ja. Ja, genau. Mhm. Das geht aber nicht, weil die in die Muskel gesetzt werden. Mhm. Und das geht mit Medikamenten geht das auch nicht? Nee. Okay, damit kann man aber leben, ne? Also, wenn es weiter nichts wäre. Ich wünsche dir sehr von Herzen, Manfred, dass deine Krankheit jetzt endlich ein Ende hat und dass du gesund bleibst. Ja, klar, ich auch. Alles Gute. Ich wollte dir nochmal danken, alle 3 Wochen. Wenn ich Spätschicht habe, dann gucke ich dich. Klasse. Was machst du vom Beruf? Ich bin bei Procter & Gamble, Pampers. Aha. Ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute, Manfred. Ja. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist am Telefon Elke, 36. Ja, richtig. Hallo, Domian. Ja, Elke, hallo. Ja, ich bin hier mit dem Auto unterwegs, deswegen ist die Leitung vielleicht ein bisschen schlecht. Es klingt so ein bisschen blechern, aber ich glaube, ich verstehe dich ganz gut. Ja, gut, wenn mich die anderen dann auch verstehen können, ist ja auch in Ordnung. Ja. Ja, ich wollte eigentlich erzählen von wegen gestern dieses Im Reich der Sinne. Hat mir also sehr, sehr gefallen, das Thema. Aha. Und also ich mache so ein bisschen mehr so auf so SM-Bereich. Ja. Ne, und habe da dann also auch Kontakt also mit mehreren und verschiedenen Männern. Mhm. Und ich muss also feststellen, da zum Beispiel, also ich mag also keinen Schmerz oder irgendwie jetzt so zum Beispiel... sagen, also dass mir irgendjemand wehtut oder so, da stehe ich überhaupt nicht drauf. Aber du bist in dem Bereich nicht professionell tätig? Nein, überhaupt nicht. Das ist so deine Privatgeschichte? Ja, ganz richtig. Ja. Ne, und das macht mir also sehr viel Spaß und ich kann also auch gar nicht genug davon bekommen. Mhm. Ne, und ich muss sagen, da sieht das dann auch so aus, ich stehe also auf so Fesselsex zum Beispiel. Aha. Also, dass du gefesselt wirst. Ja, genau, also ne, dieser devote Bereich eben halt. Ja. Ich mag es also sehr gern, dem Mann ausgeliefert zu sein. Ja. Also, er mit mir machen kann, was er will. Also, im Reich deiner Sinne muss das so abgehen. Ja, genau. Ja. Also, das ist also richtig so meine Fantasie in der Richtung. Und dann kann es dann auch schon mal ein bisschen derber zugehen. Ja, richtig. Ja. Also das kann also so, wie er das gerne will, kann das dann also ablaufen. Ja, ja. Und zum Beispiel jetzt das letzte Wochenende hatte ich also einen sehr, sehr prima Typ da. Und zwar hat der mich also das ganze Wochenende über gefesselt. Nein, das ganze Wochenende über? Ja, also das ging also Samstag, Mittag ging das los bis Sonntag. Nachmittag, so bis 2 Uhr oder so. Aber zwischendurch zum Essen und zum Klo gehen war mal Zeit. Ja, natürlich, klar. Das war also ganz normal, also da kann man sich das schon verständigen. Ja, Moment, da hat der dich das ganze Wochenende gefesselt. Ja. Und was passierte dann weiter? Also ich war also ganz erstaunt über meine Reaktion, also so in dieser Art hatte ich das noch nicht erlebt. Mhm. Und meine Reaktion war also erstaunlich in dem Sinne, also sexmäßig haben wir eigentlich gar nicht viel gemacht. Nur, dass er mich also praktisch nur so ein bisschen auf den Wellen der Lust hat schwimmen lassen. Ja. Und das Witzige an der ganzen Geschichte, also dadurch, dass ich also nur die Seile gespürt habe und bei also bestimmten Fesselungen habe ich also praktisch nur dadurch, also bin ich zum Orgasmus gekommen. Also eine solche extrem sinnliche Erfahrung durch diese Seile und durch den Druck und die Beengung, die Seile ausgelöst haben oder verursacht haben. Ja, richtig. Es das war so eine ganz tolle Erfahrung. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ich kann es mir eigentlich immer noch schwerlich vorstellen. Du warst nackt, ne? Ja. Nackt gefesselt das ganze Wochenende. Hast dabei sehr schöne körperliche Gefühle erlebt. Was habt ihr denn geredet das ganze Wochenende dann? Ach, eigentlich ja. Also was er so macht oder praktisch, also er war so mehr der dominante Teil. Also ihr habt, das waren schon erotische Gespräche. Ja, genau. Ihr habt nicht über das Wetter und über Politik geredet. Nein, um Gottes Willen. Über die Steuerreform oder sowas. Nein, um Gottes Willen, so nicht. Nee, also das nicht. Aber wie gesagt, also so, von wegen, er war der dominante Teil, er hat also dominiert, hat also praktisch dann auch mich so als seine Sklavin dann eben halt betrachtet und es war also mehr so eine Art Rollenspiel mit ganz viel Fesselung letztendlich. Also was man alles zu hören bekommt hier in dieser Sendung, da lässt sich eine Frau ein ganzes Wochenende fesseln. Da benutzt jemand, gestern wurde das ja erzählt, Brennnesseln und treibt da sein allerbestes Stück mit ein, um damit anzumachen. Ja, das hat mich auch also erstaunt. Also ich habe das heute auch mal einem erzählt, also der kommt zum Beispiel morgen. Ja, und du hast schon ein ganzes Pfund Brennnesseln besorgt? Nein, also das mit dem Brennnesseln fand ich gar nicht so toll, aber diese Geschichte mit dem Honig und dem Pfeffer. Ja. Das fand ich also interessant. Jetzt ärgern sich alle Leute, die gestern nicht zugeschaut haben, aber wir erzählen es jetzt nicht weiter, ne, wie das war. Nee, genau. Also Elke, sag mir doch bitte, wo bist du genau unterwegs? Also ich bin jetzt hier auf der A1 unterwegs und stehe jetzt gerade momentan hier auf der Raststätte. Was macht denn so eine nette junge Frau so spät abends auf der Autobahn? Ja, ich bin mit dem LKW unterwegs. Du bist mit dem LKW unterwegs? Ja, klar. Das ist ja scharf. Du bist also Brummifahrerin. Ja, genau. Wie viel Tonnen? Ja, so 40. Ja. 40 Tonnen? Ja. Elke und die 40 Tonnen. Ja, richtig. Und dann Devo, das haben wir ja gerne. Ja, genau. Danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Grüßen wir an dieser Stelle alle Brummifahrer. Ja. Herzlich. Wir haben sehr viele Zuhörer in diesem... Ja, also jede Nacht, wenn ich also in deinem Sendebereich bin, dann höre ich also Domian. Anderes gibt's gar nicht. Das ist wunderbar. So muss das auch sein. Und so soll es bleiben. Okay. Elke, alles Gute. Ja, bitte. Ciao. Tschüss. Daniela. Ja, hallo, Domian. Mensch, du bist 15 Jahre alt. Ja. Hi, was ist denn dein Thema? Ja, ich habe mich in meinem Gitarrenlehrer verliebt. Ach, du liebe Zeit. Wie alt ist der Gitarrenlehrer? Das weiß ich nicht, aber ich schätze mal so Ende 40. Ende 40? So alt schon? Ja. Und in den hast du dich verliebt? Ja, weil bei mir ist das so, ich verliebe mich immer mehr in Ältere. In Ältere, du stehst einfach auf ältere Männer. Ja. Und willst du nichts mit dem jungen Gemüse zu tun haben, mit den Jungs von 14, 15? Ja, die sind so unterentwickelt. Die sind unterentwickelt, die wissen noch nichts vom Leben, haben keine Erfahrung. Ja, genau. Und du willst ja was von den Männern haben, ne? Ja. Wie lange hast du schon Unterricht bei ihnen? So ein halbes Jahr. Und wann hat's geschnackelt bei euch? Oder bei dir? Bei euch wahrscheinlich nicht, bei dir? Vor ungefähr einem Monat. Also ist noch nicht so lange her. Er ist Ende 40. Jetzt beschreib mir mal, was du so toll an ihm findest. Er könnte ja fast dein Opa sein, ne? Sagen wir mal dein Papa. Ja, ich weiß nicht, irgendwie seine Ausstrahlung und wie er erzählt. Was hat er denn für eine Ausstrahlung? Er ist wahrscheinlich super nett, ne? Irgendwie ist da was so anziehend ist, ich weiß nicht. Und wie gefällt er dir äußerlich? Ja, von der Kleidung her jetzt oder? Beides, von der Kleidung, vom Gesicht her, von Händen, von der Figur, weiß ich, wo man so hinguckt. Ja, ist eigentlich so ein Durchschnittstyp, würde ich sagen. Ja, also ist nicht so der... Ist nicht so... Der Superknaller ist es nicht. Nee. Aber trotzdem ziemlich nett. Ja. Weißt du denn was über sein Privatleben? Ich weiß, dass er sehr viel mit Musik zu tun hat. Hat er denn eine Familie? Das meine ich. Also, das weiß ich jetzt überhaupt nicht. Also, ich weiß bloß, er hat einen Sohn. Er hat einen Sohn? Ja. Der wahrscheinlich so alt ist wie du? Nee, ein bisschen älter sogar. Ein bisschen älter sogar, ja. Ja, und weiß ich von der Frau, ich weiß nicht, ob deine Frau hat, weil er trägt keinen Ehering. Naja, das muss nicht unbedingt so sein. Ja, ich weiß ich. Mensch, Daniela, da hast du aber jetzt was angefangen. Macht dir das richtig zu schaffen? Ja, ziemlich, weil... Du fieberst jetzt jeder Gitarrenstunde entgegen. Ja, genau. Und kannst dich gar nicht aufs Gitarrenspielen konzentrieren. Doch, das schon. Ja. Du willst es wahrscheinlich besonders gut machen. Ja, jetzt, genau. Ne? Um ihm zu gefallen. Ne? Genau, ganz genau. Ach, Daniela. Jetzt bin ich am Überlegen, weißt du, ich frage mich die ganze Zeit, ob ich es ihm sagen soll, aber dann denke ich, oh nee, das kannst du auch nicht machen. Und, manchmal denke ich dann auch, dass er Kontakt aufnehmen möchte mit mir. Woran machst du das fest? Ja, wenn er mich so lange intensiv anschaut oder einmal hat er gesagt, Da hat er erzählt, dass sein Weihnachtslieblingslied Stille Nacht ist. Mhm. Und da habe ich, hat er mich gefragt, was mein Lieblingslied ist. Da habe ich gesagt, auch Stille Nacht, das stimmt auch wirklich. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, Daniela, dann sind unsere Gefühle gar nicht so weit voneinander entfernt. Und da war ich ganz... Da warst du hin und, da warst du hin und weg. Ja. Aber Daniela, mein Lieblingsweihnachtslied ist auch Stille Nacht, Heilige Nacht. Und dann sind unsere Gefühle auch nicht so weit weg. Ja. Also das sagt man doch ziemlich leicht dahin, ne? Das muss noch überhaupt nichts bedeuten. Ja, habe ich auch immer gedacht. Mhm. Aber man interpretiert natürlich dann in jede Kleinigkeit das rein, was man gerne hören möchte. Ne? Ja, ich bin mehr so der Mensch, der sich immer gleich Hoffnung macht. Ja, ja. Und, aber ich habe schon im Hintergedanke, dass das nichts wird. Pass auf, Daniela, ich sag dir jetzt mal knallhart ins Gesicht, was ich denke. Ja. Ich denke, schmink dir das ab. Ja. Wirklich? Ja, ja. Also ich habe generell nichts dagegen, wenn so Altersunterschiede zwischen Pärchen sind, ne? Zwischen Mädels und Jungs oder wer halt eben zusammen ist. Mhm. Aber das ist, glaube ich, doch zu krass, wenn der fast 50 ist und du 15 Jahre alt bist. Das hat keine Zukunft. Das, ja, habe ich auch schon. Zumal der wahrscheinlich dann auch wirklich eine Familie hat. Und es wäre vielleicht mal eine Idee, dass du versuch doch mal den Sohn von ihm kennenzulernen. Dann wärst du ja, bleib dann ja in der Familie. Ja. Weißt du, was schlimm ist, wenn du dich da jetzt zu sehr reinsteigerst, dann kann das so ein Effekt werden, als würdest du dich so in das Verliebtsein zu einem oder in einen Popstar. Das ist ja auch oft, haben wir auch oft Leute, ne? Ja. Dass man sich da so reinsteigert und immer unglücklicher wird. Ich würde versuchen, an deiner Stelle dann einen Strich zu ziehen und mir das, wenn es irgendwie geht, dagegen gegen die eigenen Gefühle anzugehen. Ja, ich werde versuchen. Es hat keine Zukunft, ja, das ist nicht gut. Ja, ich weiß, ja. Und wenn du auf ältere Männer stehst, ist ja gut, dann sollt vielleicht so 20, wäre ja auch okay. Ja. Ne? Die haben ja auch schon einiges erfahren. Muss ja kein 14-Jähriger sein. Nee. Obwohl, da gibt es ja auch nette. Aber 20 wäre dann schon der Richtige für dich. Ja. Daniela, lass die Hände von dem Gitarrenlehrer. Ja, danke. Alles klar. Mach ich gut. Ciao. Hermann, 50 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Domian. Hi. Ja, Domian. Ich falle gleich mit der Tür ins Haus. Sofort, ja, bitte. Also, ich leide seit 1993, leide ich unter einer permanenten Geräuschempfindlichkeit. Ja. Und jetzt habe ich seit einem Jahr festgestellt, dass bei mir sich auch irgendwie so autoaggressive Veranlagungen herausgebildet haben. Erzähle mir, was Geräuschempfindlichkeit für dich bedeutet. Also Geräuschempfindlichkeit, was man auch, ich will jetzt so erklären, du, Jürgen. Wenn du dein Auto irgendwie hinstellst, lässt es im Leerlauf laufen, den Motor im Leerlauf laufen. Ja. Das gibt ja so ein dumpfes, hohles Geräusch. Ja. Und das, sobald das an mein Ohr dringt, das tut mir auch weh im Ohr. Mhm. Und da habe ich gemerkt, entwickeln sich bei mir dann so autoaggressive Veranlagungen. Also bei Geräuschen, wo wir normalerweise... Ja, wo wir andere normalerweise... Also die man gar nicht wahrnimmt, großartig. Stinknormal, ja genau, stinknormal. Sag mal noch ein Beispiel, was dich auf die Palme bringt oder was dir sehr zu schaffen macht, wenn du das hörst. Ja, ich wüsste da auch noch so auch Maschinengeräusche. Zum Beispiel, wenn ich in eine Maschinenhalle gehe... Und, oder so Kreissägen, so. Na ja, gut. Kreisende Geräusche. Das höre ich auch nicht gerne, eine Kreissäge. Ja, das tut mir dann so. Ich muss sagen, Jürgen, ich muss sagen, ich bin vor 25 Jahren, bin ich operiert worden am linken Ohr. Mhm. Das war eine Totaloperation, das war eine Vereiterung bis an die Gehirnrinde. Mhm. Und jetzt höre ich nur noch aus dem rechten Ohr. Mhm. Und ich nehme jetzt an, ich habe damals bei der Operation, die war 9 Stunden, hat die gedauert. Ne? Oh. Ja, und da habe ich während dieser Operation... Das war bis an die Gehirnrinde, alles vereitert. Und dann muss ich während der Operation, habe ich einen Schock gekriegt und Herzstillstand. Und da ist der Gleichgewichtsnerv. So. Der ist funktionsunfähig geworden, verstehst du? Also da hast du schon eine heftige Vorgeschichte in Sachen Ohren und Hören. Nun sagst du gerade, dass sich das nun auch auswirkt, insofern, dass du Aggressionen gegen dich selbst entwickelst. Ja, genau, Wie äußert sich das denn? Also das macht mir Angst, Jürgen. Das macht mir sogar schwer Angst. Und zwar... ist vor allen Dingen abends, also wenn ich zu Hause bin und ich höre dann solche Geräusche, zum Beispiel von einem Aggregat, egal was es jetzt ist, ja, ich sitze dann da und dann versuche ich das irgendwie zu ignorieren, das Geräusch. Ne? Also kann das zum Beispiel also ein harmloses Geräusch sein, wie in der Nachbarwohnung duscht jemand und du hörst das Wasser rauschen? Ja. Das schon, das ja, auch. Ja, genau. Und das ist das nervt dann auch irgendwie. Was machst du denn dann? Also pass auf, Jürgen, also für andere klingt das vielleicht lächerlich, aber für mich ist es wirklich ein Problem geworden. Ich bin schon bei sämtlichen Ärzten gewesen, also gut, ich will sagen, wie das sich äußert. Und zwar versuche ich erstmal das zu ignorieren, das Geräusch. Und dann braucht sich das irgendwie, die Aggressivität braucht sich in mir zusammen und dann fange ich an, also ist manchmal, denke ich hinterher, was hast du da gemacht? Ja, dann fange ich an mit der Hand, mit der flachen Hand, mir minutenlang auf die Stirn, mit der Faust auf den Kopf oder mit beiden Händen an die Schläfen zu schlagen. Ich habe mich schon manchmal so geschlagen, dass ich bewusst, also fast bis zur Bewusstlosigkeit. Und dass ich einen anderen Morgen, dass ich dann daher, wenn das vorbei ist, dann denke ich, was hast du jetzt gemacht? Was war denn da los? Was ist denn da los irgendwie? Das sind ja regelrechte Anfälle. Das sind Anfälle. Wie lange halten die an? Die halten bei mir mindestens, ich habe schon mal den längsten Anfall, wo ich mir da fast eine halbe Stunde in den Kopf Eine halbe hatte. Stunde? Ja. Also, genau. Und wie gesagt, das ist das, was mir Angst macht. Das macht mir wirklich wahnsinnig Angst. Ne? Wie lange gibt es jetzt diese Anfälle schon? Von 93 an? Die habe ich jetzt, also das hat sich jetzt erst die letzten anderthalb Jahre rauskristallisiert, wo das bei mir war. Ne? Also halte ich, Hermann, auch für sehr bedenklich. Und ich finde, dass du ganz dringend zu einem Fachmann gehen solltest. Ganz, ganz dringend. Ja, das ist es ja, Jürgen, verstehst du? Ich war hier schon bei meinem Nervenarzt und habe ihm das gesagt und alles. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die gehen nicht darauf ein, verstehst du? Der Nervenarzt ist vermutlich auch nicht der richtige Ansprechpartner. Ich vermute, dass du zu einem Therapeuten musst, zu einem Psychologen oder einem Psychiater. Ja, ich habe schon mal spekuliert, bei uns in der Nähe gibt es eine psychosomatische Klinik. Ja, zum Beispiel. Dass ich mich mal damit, ich war schon mal 91 oder 92, ich war schon mal in der psychosomatischen Klinik gewesen, ja. Und der dortige Therapeut, der sagt zu mir, wenn das ist, kann ich ihn ruhig anrufen. Mhm. Ne? Also das ist doch schon mal ein Angebot. Jetzt versuche ich mal, den anzurufen und dass ich da wieder hingehen kann, weißt du, dass ich da wieder 4, 5, 6 Wochen hingehen kann. Auf jeden Fall eine gute Idee. Du weißt ja, dass ich im Hintergrund ja auch immer einen Fachmann oder eine Fachfrau habe. Ja, ja. Und das ist heute auch so, die Annette. Möchtest du vielleicht mit der Annette auch noch ein paar Worte sprechen? Das wäre gar nicht verkehrt, Jürgen. Finde ich eigentlich auch. Wäre gar nicht verkehrt. Dann leg du jetzt mal auf und die Annette ruft dich gleich zurück. Und ich wünsche dir, dass da jetzt was in die Gänge kommt und dass diese schrecklichen Sachen dann abgestellt werden und aufhören. Ja, aber ich habe gerade diese Aggression, Jürgen, die macht mir Angst. Natürlich, würde mir auch völlig völlige Angst machen. Okay. Ich wünsche dir alles Gute und leg auf und du wirst zurückgerufen. Danke, Jürgen. Tschüss, Hermann. Tschüss. Herzlich willkommen. Kurz vor einer Räuspern. Ines, 25 Jahre alt. Hallo. Hallo. Ich bin völlig aufgeregt. Ines, macht gar nichts. Ich bin heute den ganzen Tag durch die Wohnung und überall, wo ich war, durch die Gegend geschwebt und ich wollte es ihr unbedingt erzählen. Ich habe gestern das erste Mal mit einer Frau geschlafen. Unmöglich. Und du wolltest es mir unbedingt erzählen? Ja. Du hast heute... ich ganz oft irgendwie vorm Fernseher gesessen habe und das könnte ich ihm erzählen, so einmal probiert, lassen wir, ist nicht so wichtig, aber das war jetzt wichtig. Das ist jetzt aber ein revolutionärer Einschnitt in deinem Leben, oder? Ja. Du bist im Prinzip eine heterosexuelle junge Frau gewesen bislang. Ja. Und jetzt hast du oder hat dich eine Frau verführt? Weder noch, wir waren beide irgendwie ziemlich interessiert und haben dann über einen gemeinschaftlichen Freund davon erfahren, dass wir beide interessiert waren. Aha. Haben uns dann irgendwie gegenseitig angeguckt, so in der Disco, wo wir dann sozusagen so über Entfernung vorgestellt worden sind. Ach, du kanntest sie nicht mal vom Sehen früher? Nee, also wir haben uns einmal kurz gesehen, aber ich kann mir Gesichter so schnell nicht merken. Ja. Naja, dann haben wir uns irgendwie so beäucht, ein bisschen zusammengehockt, ein bisschen gequatscht und irgendwann riefen wir dann an und dann so... okay, morgen treffen wir uns. Und da war schon klar, wo es lang gehen sollte? Oder? So ungefähr. Also wir haben den halben Abend überhaupt nicht ein Wort in diese Richtung gewechselt. Habt ihr euch bei dir oder bei ihr getroffen? Bei mir. Also schon zu Hause, ne? Schon zu Hause. Mhm. Und dann sind wir noch zusammen ins Kino und so, ne? Mhm. Und irgendwann fanden sich dann die Hände und irgendwie war es sehr nett, weil irgendwie zurückfahren, so, nein, wir doch nicht zusammen. Mhm, ja. Also ihr habt euch im Kino schon die Händchen gehalten? Ja. Wie romantisch. Ja, und dann? Zu wem ging es dann? Zu mir wieder. Zu dir. Und dann haben wir uns so ganz, ganz, ganz super langsam angenähert. Das war irgendwie sehr nett. Ohne Drogen, ohne Alkohol? Ja, klar. Wie klar? Bisschen Alkohol doch? Nein, klar, ohne alles. Ganz clean das Ganze. Ganz clean. Ja, und? Die Aufregung reicht vollkommen. Ja, ich interpretiere aus der Euphorie deiner Stimme, dass es ziemlich schön war, oder? Ja, es aber es war sehr schön, sehr spannend und überhaupt. War es nicht ungeheuer ungewöhnlich für dich, zum ersten Mal mit einer gleichgeschlechtlichen Person im Bett zu liegen, sie anzufassen, zum ersten Mal einen Busen anzufassen, ja, mit einer anderen Frau? War schon irgendwie seltsam, aber es war irgendwie so wie das erste Mal eben. Mhm. Hat es dich richtig, richtig tief erregt? Ja. Ja? Hast du einen Orgasmus gehabt? Nee. Das nicht? Nee. Sie? Also wir haben auch, nee, sie auch nicht. Also wir haben immer so zwischendurch, wenn es uns dann irgendwie zu viel wurde, irgendwie so, erstmal eine kleine Pause. Erstmal wieder überraschen. Man muss ja nicht alles sofort auf einmal sein. Eben, ne? Genau. Und es war irgendwie total schön. Aber es war sehr zärtlich. Mhm. Und du würdest schon sagen, auch innig. Ja. Ja. Also es war auch so eher so ganz unverbindlich geplant, ja. Und ja. So heute Abend irgendwie so. Auf meinem Anruf beantwortet so da. Und ich so, diese Stimmlage kenne ich, die habe ich heute den ganzen Tag drauf gehabt. Wenn du das vergleichst, so erotische, schöne erotische Nächte mit Männern und jetzt mit dem Mädchen, was ist für dich da der Unterschied? Es ist einfach ungewohnter. Ich weiß nicht genau, was jetzt... Ich habe jetzt vorausgesetzt, dass du einige erotische Nächte mit Männern schon erlebt hast. Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen, mit 25, muss nicht sein. Wie soll es jetzt weitergehen? Wirst du jetzt ab und zu mal auf die weibliche Seite gucken? Oder war das jetzt ein einmaliges Erlebnis und schöne Erfahrung? Das war es dann aber auch? Nee, also wir haben uns zusammengetan und sind der Meinung, wir probieren das jetzt so ganz langsam etwas fester werden zu lassen. Ja, aber halt nicht so gleich wirken. Ja. Und für sie war das auch das erste Mal? Nein, für sie war das zweite Mal. Das zweite Mal. Mhm. Obwohl sie meinte, das erste Mal war echt nur so ein technisches Abprobiere und das war irgendwie nicht so der Hit. Du hast keinen Freund zurzeit? Nee. Und sie auch nicht? Nee. Dann sind ja die Grundvoraussetzungen schon mal optimal. Ja. Ne? Und da kann eigentlich jetzt gar nicht schief gehen. Ne? Man macht jetzt Erfahrungen. Wenn es halt nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Ja, es ausprobieren halt. Aber es ist irgendwie so schön, weil ich hatte echt so die Panik so... Weil sie halt vorher immer so, und was sagen die Leute und tra-tra und so. Ich finde es jedenfalls klasse und finde es auch sehr mutig von euch, dass ihr das gemacht habt. Was meinst du, wie viele Menschen, sowohl Männer als auch Frauen, mit dem Gedanken so ein bisschen spielen, mit dem gleichen Geschlecht auch mal was anzufangen und es sich nicht trauen oder nie trauen und tausend Bedenken haben und die Umwelt und die eigene Identität und weiß der Teufel alles. Ihr habt es gemacht, du hast es gemacht, du wolltest es mir unbedingt erzählen und ich gratuliere dir und euch dazu. Danke. Ines, alles Gute. Tschüss. Jetzt begrüße ich den Jan und der ist 23. Ja, hallo. Ja, Jan, hi. Na? So, ich muss mal eben den Fernseher ausmachen. Ja, zumindest den Ton runter. Ja, genau, jetzt ist er runter. Hallo, ja, folgendes Problem. Und zwar geht es darum, dass wir im Urlaub gewesen sind. Das ist jetzt 2 Jahre her. Wer ist wir? Zwei Freunde und ich. Mhm. Die Eltern leben auf Kreta und da haben wir halt einen Trip runtergemacht und so und da haben wir 2 Finnen kennengelernt und naja, gut, es war halt ein netter Urlaub und so weiter und der eine Freund ist mit einem anderen Freund, also nicht einer von uns, der mit im Urlaub war, dann auch mal in Finnland gewesen, hat die da besucht, die sind dann auch mal zu uns gekommen. Ja, und die finden halt Deutschland sehr schön, auch Hamburg, die Stadt, aus der sie kommen. Mhm. Und jetzt sind die im Sommer hier gewesen und sind jetzt seit 3 Wochen hier in Hamburg beide und machen 1 Jahr Au-pair-Mädchen. Ja, fantastisch. Ja, fantastisch. Oder nicht? Fanden wir auch. Hurra, sie kommen. Folgendes Problem, bei der einen klappt alles wunderbar. Die andere hat fürchterlichen Ärger mit ihrer Gastfamilie. Und, aber du bist jetzt, um es nochmal zum Verständnis, auch mit einer von den Finninnen auch verbandelt? Mehr oder weniger? Mehr oder weniger, nicht so richtig. Ja, ja. Also die eine... Das ist so ein bisschen verrückt, also es lief so ein bisschen im Wechsel am Anfang. Also die eine hat jetzt Probleme mit der Gastfamilie. Ja, genau. Und wo liegt jetzt das Grundproblem? Das Grundproblem liegt darin, dass sie heute mich anrief in der Firma und Mensch, ich habe ein großes Problem, Jan, und so. Ich war mit meiner Au-pair, da gibt's halt so Frauen, die diese Organisation da überwachen. Mhm. Und mit der hat sie gesprochen, dass sie diese Familie nicht mag und da halt weg möchte. Mhm. Und naja, diese Dame ist dann damit hingegangen heute zur Familie und dann wollten die halt ein klärendes Gespräch führen. Und in diesem Gespräch ist es dann wohl eskaliert und sie hat dann halt gesagt, sie möchte in dieser Familie nicht bleiben und die Gastmutter hat dann halt zu ihr gesagt, okay, bis nächste Woche Dienstag bist du raus. Mhm. Aus dieser Familie. Mhm. Ja, und nun rief sie mich halt an und fragte, was sie machen soll. Und was hast du ihr geraten? Ich habe ihr angeboten, bei mir zu wohnen. Ja, dachte ich jetzt gerade auch so, ganz spontan. Ja, aber? Okay. meine Wohnung ist 35 Quadratmeter. Ja. Und das habe ich ihr halt auch gesagt, sie kennt meine Wohnung auch. Also das ist das Problem. Sie ist jetzt rausgeflogen und jetzt weiß man nicht, wohin mit der Frau. Und du bist ja gut, also sie fliegt nächsten Dienstag definitiv da raus oder sie muss da weg und sie möchte nicht zurück nach Finnland. Und irgendwie fühlst du dich verantwortlich? Bist aber ja, auch nicht. Ich hab sie ziemlich gern. Ja, sehr gerne. Ich fände es schon nicht schlecht, wenn sie hier wohnen würde. Ja, dann versuch's doch, Jan. Dann geht auch das ist relativ klein. Aber wenn man verliebt ist, muss das zumindest eine Weile, muss das doch funktionieren, oder? Ja gut, ja, im Endeffekt hast du auch schon recht, das habe ich mir halt auch gedacht. Okay, mach es einfach, ich bin dann auch halt jemand, der dann sagt, okay, probieren wir es. Und wenn es nicht, dann geht es halt genau, nicht. Ja. Aber? Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt halt seit Februar diesen Jahres keine Freundin mehr und ich weiß nicht, wie es ist. Ich habe halt ziemlich intensiv gelebt in dieser Zeit und jetzt so diese Frist auf einmal, okay, ab Dienstagabend könnte es sein, dass hier permanent vielleicht 2-3 Wochen, bis sich eine neue Gastfamilie gefunden hat, hier jemand sitzt. Junge, du eierst aber wirklich rum. Wenn dass sich das vielleicht nur auf 2-3 Wochen beschränkt, ne? Kann ja sein. Dass dich das jetzt so dass dich das so beängstigt. Nee, beängstigen nicht. Naja, aber dass du bist ja doch sehr vorsichtig und ja, vielleicht ich hab wild gelebt und jetzt 3 Wochen habe ich jetzt eine Frau im Hals, so klingt das. Ne, so ist es auch ein bisschen, ne? Vielleicht schon. Ja, aber wenn du doch in diese Finnen verliebt bist, bist du denn wirklich in die verliebt, jetzt hier unter uns Männern? Wirklich? Mit Haut und Haaren? Nee, so richtig nicht, ne? So richtig nicht, nee. Also wir müssen uns kennenlernen. Richtig, weil es ist halt so, Jan. Ich weiß nicht, in Finnland ist es halt so, die bekommen noch nichts zu trinken, weil es halt fürchterlich teuer ist und wir kennen uns halt irgendwie nur so aus Exzessen heraus, wir haben zusammen fürchterlich uns eingegeben und dann ist das ein oder andere halt mal passiert und so, aber das ist halt nicht so dieser Alltag, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt und hallo. Umso dringender, dass ihr beide das vielleicht miteinander ausprobiert. Ja, ich glaube, das war auch. Und wie gesagt, wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann sagst du nach 2 Wochen hier, meine junge Finnin, wie heißt sie denn? Nina. Nina? Ja. Nina, so heißen die Mädchen auch in Finnland. Ja, Nina, ja. Kannst du denn ein bisschen Finnisch auch schon? Überhaupt nicht. Also wir unterhalten uns Englisch. Ne? Sei ein netter, junger deutscher Mann und nimm die Finnin Nina für 2 Wochen bei dir auf. Und vielleicht ergibt sich da ja eine ganz tolle Liebe. Das ist mein Tipp. Ich glaube, ich werde das machen. Mach es. Toi, toi, toi. Tschüss. Ich danke dir. Tschüss. Der zögerliche Jan war das. Jetzt ist es 1.33 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Musikpause. Es geht weiter. Hier ist 1Live Domian, das Talkradio aus Köln vom WDR, von 1Live, dem WDR-Fernsehen. Heute Nacht ist unsere Sendung gänzlich offen für alle eure Themen, die euch auf den Nägeln brennen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. 0130 2911, Telefonnummer, Faxnummer 0130 11 51 22. Und ich möchte euch nochmal, weil es immer wieder Anfragen gibt, unsere Adresse durchgeben, wenn ihr Autogrammwünsche habt oder wenn ihr uns schreiben wollt, dann bitte an den WDR, 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. WDR 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. Eine ganz einfache Anschrift. Anja, 18 Jahre. Hi. Ja, hallo Domian. Ja. Schönen guten Abend oder guten Morgen, wie auch immer. Also ich habe ein kleines Problemchen, vielleicht ist es auch ein bisschen größer, ich weiß nicht. Erzähl. Also, ich bin verliebt. Na, und er ist schwul. Ach du lieber Himmel. Ja, so sieht's aus. Geht's denn vielleicht noch ein bisschen komplizierter? Ist er denn richtig schwul? Wohl eher bi. Aber das weiß ich nicht, auch eigentlich ist er bi. Erzähl uns die Umstände. Also, ich mache soziales Jahr hier, bin von zu Hause weggegangen und wohne jetzt ein Vierteljahr hier, ne? Wo ist denn hier? In Bonn. In Bonn, ja. Und er macht eine Ausbildung zum Altenpfleger und hat Praktikum gemacht bei mir in meinem, in meinem Sanatorium, wo ich halt bin. Mhm. So, und jetzt haben wir eine Woche zusammen gearbeitet und es war alles total klasse, wir haben uns super verstanden. Mhm. Und naja, wie auch immer. Und bevor ich wusste, dass er, also bevor ich ihn gesehen habe, wusste ich schon, dass er schwul ist. Ging schon im Itzel rum, also bei uns halt im Sanatorium, ne? Mhm. Und dann wusste ich, also ich brauche mir gar keine Hoffnung zu machen. Dann habe ich ihn gesehen. Mhm. Und war weg. Also mir zittern die Knie. Ich war sowas von aufgeregt. Weil er dir so gut gefällt. Ja, ganz genau so sieht's aus. Du hattest das vorher über irgendwie Flurfunk gehört. Das ja, schon, genau so. Es sind ja mehrere Praktikanten bei uns. Und die haben das schon erzählt. Die kennen ja aus der Schule und so. Jetzt hast du ihn gesehen. Das ging dir voll in die Magengegend. Aber und sowas habe ich noch nicht erlebt. Und ich hatte schon ein paar Freunde. Aber irgendwie, boah. Also sowas von super sieht er aus. Und er ist sowas von nett. Noch so ein bisschen schüchtern. Und nee. Gut. Ich bin völlig fertig, so. Und jetzt haben wir eine Woche zusammen gearbeitet. Ja. Und war alles klasse, ne? Ja. Und dann kriegt er am 11.11. einen Anruf von seiner Schule, er soll den Praktikumsort wechseln. Mhm. Aus irgendwelchen äußeren Gegebenheiten, ne? Und ich total traurig, hab da geheult und dann bin ich erst nach Hause gegangen, hat er mich abends noch besucht und naja, letztendlich haben wir uns vorgestern wiedergesehen, hat er mir noch Kassetten vorbeigebracht und ich bin rüber und haben wir anderthalb Stunden gequatscht. Und dann hat er auch Telefonnummer und Adresse und so ausgetauscht. Aber ich weiß so ein bisschen über sein Privatleben und auch Bescheid, ne? Also er hatte eine Beziehung mit einem Mädel, 5 Jahre lang. Und dann mit einem Typen, 2 Jahre. Wie alt ist er? Er ist 23. So, und jetzt hat er keine Beziehung zurzeit, aber er wechselt immer so ein bisschen. Verbringt die Abende also sehr locker, sag ich mal so. Das habe ich auch live miterlebt. Ich war mit ihm mal zusammen weg und so. Ja. Hat er denn dir auch so über sich erzählt? Ja, er hat nur über sich erzählt. Also fand ich auch wahnsinnig interessant. Ja, also bezeichnet er sich dann als rein schwul oder doch, wie du vorhin schon sagtest, als bi? Doch, mehr als bi, würde ich sagen. Ja, so wie ich das dafür gekriegt habe, klar. Er weiß selbst auch nicht, wohin sie sich. Und ist auch ziemlich traurig, dass er keine feste Beziehung hat. Verkehrt er denn mehr so in der schwulen Welt? Hast du das mitbekommen? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Du bist hin und weg. Ja. Na, hin und weg. So total. Wie Daniela vorhin, als es um den Gitarrenlehrer ging. So ungefähr. Anja, ist es denn in irgendeiner Weise jetzt irgendwie zu einer Annäherung gekommen zwischen euch? Oder ist das alles auf deinem Mist gewachsen bisher? Das Gefühl. Also eine Sympathie ist da, das merkt man. Okay, ja. So. Und es gab Küsschen auf der Wange. Heißt auch noch nichts, ne? Heißt auch noch nichts. Die Schwulen küssen gerne immer auf die Wange. Ja, okay, danke schön, Domian. Das wollte ich hören. So. Aber ich bin immer verliebt und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll, weil das Problem ist das. Er hat mir auch erzählt, dass er nicht unbedingt treu sein möchte in seinen Beziehungen. Dass er das braucht, einen Abend mal so wegzugehen. Und da weiß ich nicht, ob ich das überhaupt für mich akzeptieren könnte. Aber er hat in keiner Weise irgendwas gesagt, dass er sich ein bisschen in dich auch verknallt hat. Nein, das so weit bin ich. Wir haben uns eine Woche erst... Ja, ich habe das schon sehr wohl registriert gerade. Alles noch wahnsinnig. Deswegen muss ich jetzt dich genauso wie Daniela vorhin dringend warnen. Es besteht natürlich die große Gefahr, dass du dich jetzt da wirklich in dein Unglück hinein verrennst. Ja. Ne, dass der Bursche vielleicht doch mehr schwul gepolt ist und von seiner Seite aus überhaupt keine Signale gerade gekommen sind innerhalb dieser Woche oder der 2 Wochen. Es ist unter Umständen wirklich tragisch, wenn sich Frauen in Schwule verlieben oder wenn sich Schwule in Heteromänner verlieben. Ja. Kann ich auch ein Lied von singen. Also das ist, da kann man sagen, mein Gefühl ist da und so. Das ist aber dann scheißegal, ob das Gefühl bei dir da ist, wenn es nicht erwidert wird. Zur Liebe gehören immer 2. Das ist korrekt, ne? Ja, weiß ich ja. Aber ich habe halt nur schon mal ein bisschen weiter gedacht. Also Fakt ist, wir werden uns nochmal wiedersehen und telefonieren alles. Das ist ja schon vorprogrammiert. Und da weiß ich nicht, wenn es nun dazu kommen sollte, dass irgendwas laufen sollte, ob ich überhaupt eine Beziehung eingehen sollte. Weil es hat auch was mit Wert zu tun, wenn er mich dann schon mal betrügen will oder das schon so gesagt hat. Wobei du machst jetzt natürlich den zweiten Schritt vor dem ersten. Du gehst davon aus, dass es vielleicht sogar zu etwas kommen wird. Das ist noch überhaupt nicht gesagt, sage ich dir jetzt mal. Ja. Vielleicht ist der wirklich nur auf eine gute Freundschaft mit dir aus und will nie mit dir in die Kiste gehen zum Beispiel. Ja. Halte ich durchaus für möglich. Ja, gut. Ne? Weißt du, was meistens oder oftmals sehr gut ist, wenn man in eine solche Situation hineinkommt, dass man relativ früh dem anderen, der anderen Seite, von seinen Gefühlen erzählt. Das sollte ich wirklich tun? Ja, weißt du aber warum? Aber dann würde ich ihn doch überrumpeln. Nö, dann kriegst du vielleicht die Wahrheit ins Gesicht gesagt. Vielleicht sagt dir dann ganz klar, hier pass auf Anja, ich finde dich ein super tolles Mädchen, aber ich möchte im Moment nur eine Freundschaft haben. Dann hast du etwas, womit du anfangen, wo du was mit anfangen kannst. Ja. Und verflüchtigst dich nicht in irgendwelche Fantasien und vielleicht und wenn und aber und hin und her. Das ist ein Schock vielleicht unter Umständen, wenn er sagt, ich bin aber nicht in dich verliebt, hört man nicht gerne, aber es ist heilsam unter Umständen. Ja, hast du recht, bloß ich wollte das nicht gleich tun, weil ich dachte, was scheiße. Du kannst es ihm ja so verkaufen, dass du durchaus auch, wenn du es hinkriegst, auch an einer Freundschaft interessiert bist, aber dass deine Gefühle schon ein bisschen größer sind. Test es doch mal an, du musst es auch nicht so ganz platt sagen. Ja. Und dann lancier das doch mal so in die Richtung und mach ihm da vielleicht ein bisschen stärkeres Kompliment, als du es normalerweise machen würdest. Also meinst du, ich sollte gar kein Geheimnis jetzt groß draus machen? Nee, gleich mit da auch mit der Tür ins Haus fallen. Richtig ran, ja. Das wusste ich nicht, ob das so okay ist. Ich finde das gut, ja. Ich habe für mich selbst auch die Erfahrung gemacht, dass das immer der beste Weg ist. Weil das andere ist verbunden mit sehr viel Komplikation, sehr viel Leid und sehr viel Illusion, die man sich macht und in die man sich selbst hineinverrennt. Okay. Alles Gute. Dankeschön, Domian. Tschüss, Anja. Ciao. Ciao. Steffi, 33. Ja, hallo. Hallo, Steffi. Ich wollte was sagen zu der Daniela mit ihrem Gitarrenlehrer. Ja, bitte. Ich spreche aus Erfahrung. Ich habe... auch ein Gitarrenlehrer? Ja, der spielt ja auch Gitarre. Der müsste bei dir dann 85 sein, oder so. Nein. Nein. Nee, ich war auch süße 16. Süße 16? Ja, und war unsterblich verliebt in meinen Lateinlehrer auf dem Gymnasium. Ey, ey, ey. Total guter Typ. Und gibt es hübsche Lateinlehrer? Gab ja, er hat es studiert, weil man da eigentlich am wenigsten tun kann. Ah ja, also einer. Ja. Aber ja, jedenfalls, alle schwärmten für ihn. Mhm. Ich wollte halt sehen, wie weit so ein Lehrer geht und habe es drauf angelegt. Und ich war also kurz und knapp gesagt 7 Jahre mit ihm zusammen. Aha. Wie alt war er denn damals? 25 Jahre älter. 25 Jahre älter. Also, aber war noch ganz knackig, hat auch viel Sport gemacht. Das Blöde war nur, dass ich mit seiner ältesten Tochter im Leistungskurs zusammen war. Also, sag mal, jetzt eins am anderen. Du hast ihm dann mit deinen 16 Jahren irgendwann deine Liebe gestanden? Das war mal Schulfest und mit Verkleidung und ich habe ihn angemacht und tja, er ließ sich da eben drauf ein. Wobei das natürlich auch für einen Lehrer eine heikle Situation ist, ne? Sich, war nicht die Erste. Mhm. Aber ja, trotzdem. Auch erst später. Mhm. Also er stand da drauf, dass die Mädels ihn so anschwärmten und ihn toll fanden und so. Und dann bist du mit ihm zusammengekommen, während du noch auf dem Gymnasium warst? Ja. Bis zur Oberstufe quasi? Ja, genau, bis zur Oberstufe. Habt ihr das dann ganz geheim gehalten alles? Wir haben es total geheim gehalten bis 17,5. Mhm. Wir haben auch da noch nicht zusammen geschlafen. Mhm. Das wollte ich auch noch nicht. Aber dann kam das halt dazu. Und meine Mutter, die wurde natürlich schon hellhörig. Mhm. Und die sind uns dann hinterhergefahren und haben das dann spitz gekriegt. Nur mein Vater war gesellschaftlich ein ziemlich hohes Tier in der Stadt und wollte keinen Aufruhr und kein Aufsehen. Mhm. Und das kam aber dann trotzdem raus. Und ich musste das Gymnasium verlassen. Mhm. Und hat er auch Konsequenzen? Nein. Er nicht? Er nicht. Komisch eigentlich. Ich bin auf ein anderes Gymnasium gewechselt. Die Lehrer kriegten das natürlich mit. Mhm. Und ich hatte da also wirklich den absoluten Spießrutenlauf. Mhm. Hab noch ein Jahr durchgehalten und bin dann gegangen. Mhm. Während dieser Zeit warst du aber mit ihm weiter zusammen? Ich war mit ihm weiter zusammen. Mhm. Im Nachhinein muss ich sagen, also ich war absolut hörig. Mhm. Absolut, also... Wir sagen es nochmal, du warst 7 Jahre mit ihm zusammen, ne? Ich war 7 Jahre, Du warst absolut hörig. Ja. Wie kam das, warum? Ja, vielleicht auch ein bisschen Vaterersatz. Weil du dich so jung an ihn auch gebunden hattest. Ja, klar, ich hatte ja sonst nichts. Ich war nicht in der Disco oder sonst, ich habe viel Sport gemacht. Hast du den Eindruck, dass er auch deine Jugend und auch vielleicht deine Abhängigkeit von ihm ausgenutzt hat? Ja. Das schon. Also er hat, wie gesagt, er hat Musik gemacht, hat Auftritte gehabt und hat dann auch reihenweise Mädels mitgenommen oder ins Wohnmobil oder so. Warum hast du es dann 7 Jahre bei dem ausgehalten? Ich habe es nicht geschafft, Schluss zu machen. Und ich habe mich lieber aufgehängt. Und wie kam es dann? Woher hast du dann letztendlich die Kraft genommen, zu sagen, nun langt es? Das war, ja gut, da war ich Anfang 20, dann habe ich irgendwann eine Ausbildung angefangen und dann habe ich gesagt, Mensch, das gibt ja noch mehr, ne, im Leben. Und ich habe es also auf die Spitze getrieben, dass er mit mir Schluss macht. Ich selber konnte es nicht. Im Nachhinein muss ich, also ich sage mal zu meinen Eltern, warum habt ihr da nicht eher zwischengehauen? Nur, ach Gott, Vorwürfe nützen da auch nichts. Nee, das ist nicht so. Ich habe kein Abi, ich habe nicht studiert. Gut, aus mir ist trotzdem was geworden, aber es waren verschenkte Jahre. Steffi, das heißt, du würdest auch der Daniela absolut raten, Hände weg. Es gibt nur Probleme, die sie mit 15 absolut nicht überschauen kann. Weil wenn der auf eine 15-Jährige zugehen würde und sich mit ihr einlassen würde, ja, dann ist sie mit 18 oder 20 vielleicht ja auch schon wieder zu alt für ihn. Und dann sucht er sich die nächste und dann geht sie durch die Hölle. Wobei ja noch gar nicht klar war, ob er das überhaupt will, ne? Das ist die andere Sache. Sie hat sich das ja auch so irgendwie zurechtgelegt gehabt. Also die Männer fühlen sich da schon geschmeichelt. Na klar, ja, natürlich. Und da gehen sie vielleicht dann doch mal drauf ein und die können vielleicht selber das auch nicht so überschauen. Die finden das vielleicht toll und mein Gott. Also Resümee deiner Geschichte ist, da habe ich einen dicken Fehler gemacht und ich rate es auf keinen Fall anderen jungen Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, sich so zu verhalten. Auf jeden Fall, das geht selten gut. Stehst du heute immer noch auf ältere Männer? Mein Mann ist 9 Jahre älter. Naja, das ist ja das noch hält sich in Grenzen. Du hast gerade gesagt, es ist auch noch was Gescheites aus dir geworden. Was denn? Ja, das ist witzig. Ich plane gerade meine Selbstständigkeit. Hey, als was denn? Ich möchte einen Laden eröffnen und Babysachen verkaufen. Ja, klasse. Ja, klasse. Ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Ja, aber ich finde das immer gut. Ein bisschen Risiko und dann stellt man sich auf die eigenen Beine. Ja, nützt nichts, da muss man sich durchbeißen. Genau, toi, toi, toi. Danke. Für das Geschäft und für deine Familie. Okay. Tschüss, Steffi. Danke, tschüss. Ein ungewöhnlicher Name, Turan, 17. Ja, schönen guten Morgen. Turan, hi. Ja, hallo. Woher kommst du? Ich komme aus der Türkei. Turan, schöner Name. Ja, ne? Ja. Ja, so einfach so aussprechen. Ich habe ein Problem, du. Ja. Ein großes. Nämlich? Zwar wurde ich zu Zwangs, also ich wurde gezwungen zu heiraten. Von deiner Familie? Von meiner Familie. Mit 17 Jahren? Mit 17 Jahren. Seit wann bist du verheiratet? Das war seit 6. September. In diesem Jahr? In diesem Jahr. Wie kam es dazu? Ich weiß nicht, das liegt so in unserer Kultur als Religion so. Dass also die Jungs und die, also jetzt die Kinder schon versprochen werden, dass wenn sie noch ganz klein sind. Genau, und ich wurde versprochen und ich war nie damit einverstanden, ne? Das habe ich denen auch ins Gesicht gesagt, ne? Wann hast, in welchem Alter hast du denn erfahren, wen du heiraten sollst, wen man für dich ausgeguckt hat? Das war schon mit 13 so. Ja. 13. Und kannst du dieses Mädchen? Ich kannte die, aber ich wollte halt nicht, ne? Hat dich gar nicht interessiert. Hat mich überhaupt nicht interessiert und die haben das nicht verstanden. Und du hast also richtig zu Hause dann auch gesagt, nein, ich möchte das nicht. Das habe ich so richtig ins Gesicht gesagt. So, und wie haben die Eltern reagiert? Die haben gesagt, ja, ihr passt zusammen und das war es dann auch, was sie gesagt haben. Mehr haben die nicht gesagt. Warum wollten die Eltern das überhaupt? Ich weiß es nicht, du. Die haben gesagt, ja, vielleicht wollen die ihre Ehre nicht verletzen jetzt so, dass sie gesagt haben, ja, die gehören zusammen. Und die Leute haben ja das mitgekriegt, so in den Familienkreisen und so, Bekanntenkreisen. Es ist einfach eine Tradition. Das ist einfach eine sehr dämliche Tradition. Genau, genau. So, nun ist es zur Heirat gekommen. Es ist zur Heirat gekommen am 6. September. Jetzt bist du mit einer Frau, mit einem Mädchen verheiratet, die du überhaupt nicht liebst. Ich weiß nicht, ich wurde dazu gezwungen, ich habe mich so gezwungen gefühlt. Ihr wohnt zusammen in einer Wohnung? Nee, du. Also am 6. September haben die Hochzeit so gefeiert. Und ich habe da richtig so warm heulen, ne? Auf der Hochzeit so richtig, ne? Ich habe das nie richtig, ich wollte das nicht glauben, also, ne? Und nun ist es dazu gekommen und da habe ich so etliche Selbstmordversuche versucht. Hat gar nicht geklappt. Ja. So, und dann konnte ich gar nicht mehr, ne? Ich konnte nicht mehr leben, so, ne? Und dann habe ich gesagt, ich habe ja ein anderes Mädchen geliebt. Also wir haben uns geliebt, richtig so 2 Jahre lang geheim, auch aus dem Kultur jetzt, ne, also aus dem Religionskreis. Und dann bin ich mit der am 16. September immer zusammen abgehauen. Ach, du bist jetzt quasi abgehauen. Du rufst jetzt von irgendwo an und bist weit weg von deiner Familie und deiner neuen Frau da. Genau, weit weg von der Familie bin ich jetzt. Turan, ich habe gerade vergessen zu fragen, hast du mit diesem Mädchen, das du dann geheiratet hast, hast du mit dem denn mal dich auch richtig ausgesprochen und weißt du die Meinung von dem Mädchen auch? habe ich noch nie. Ich habe noch nie mit der so richtig geredet, gar nicht. Das ist ja unglaublich. Ja, das verstehst du vielleicht nicht so, aber... Ach, ich kenne diese Geschichten, aber es ist so unnachvollziehbar. Ja. Wie war denn das denn bei dieser Hochzeit? Ich kenne das Ritual der türkischen Hochzeit nicht, aber du warst ja dann während der Hochzeit ständig auch mit dem Mädchen zusammen. Ja, also Hast du da mit ihr gesprochen? Nein, rechts, also sie ist links. Ich saß rechts und rechts neben mir saß meine wahre Liebe. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit mit der gesprochen. Mhm. Und die Leute, ich meine, die sind ja nicht blind, meine Eltern sind ja nicht blind. Man sieht das doch auch. Ja, klar. Ich war auch öfter mit der so zusammen, so getanzt mit ihr und so alles. Wie habt ihr das denn in der Hochzeitsnacht gemacht? Ich fühlte mich gezwungen. Ich hatte keine andere Wahl. Wir hatten so um die 40, 50 Besucher in unserer Wohnung. Mhm. Und da ich konnte nicht anders. Das heißt, du hast mit dem Mädchen in einem Raum geschlafen? Habe ich. Hast du mit ihr geschlafen auch? Musste ich. Musstest du? Ja, das ist bei uns ist das so jetzt... Eine Frau bleibt immer Jungfrau, also ein Mädchen bleibt immer Jungfrau, bis zur Heirat. Da wird sie ein Jungfrau. Ja, aber ich verstehe dann nicht, wenn du dich überhaupt nicht für das Mädchen interessiert hast. Und ja. Das Mädchen wahrscheinlich für dich auch nicht. Ja. Ihr wart doch beide alleine in einem Raum. Ja. Wieso habt ihr da miteinander geschlafen? Die Leute haben auf uns gewartet, auf das Zeichen, dass wir rauskommen. Ja. Aber hättet ihr nicht so tun können, als ob? Nee, das kommt ja, sie sehen ja nach dem Blut. Ach, das ist der Blut geflossen. Genau. Mein Gott, das ist ja wirklich Mittelalter, ist das. Ja, was soll man machen? Und dann bin Wie hast du dich gefühlt, während du mit diesem Mädchen geschlafen hast, was dich überhaupt nicht interessiert? Schrecklich. Und das Mädchen wahrscheinlich auch. Das weiß ich. Ich habe mit ihr nie gesprochen, so richtig. Ja, natürlich wird sie es furchtbar gefunden haben. Ich weiß es nicht, du. Und danach bist du nicht mit ihr zusammengezogen, in eine kurze Zeit, ein paar doch, Tage. Doch, die war richtig bei uns. Ich musste ja bei meinen Eltern weiterleben. Mhm. Ich konnte ja nicht einfach rausreißen. Also jetzt wegziehen. Dann bist du, wie du gerade gesagt hast, ein paar Wochen später abgehauen. Ja, es war ungefähr circa eine Woche. Mhm. Eine Woche später ungefähr, ja genau. Ja, mhm. Genau. Jetzt hast du natürlich deine ganze Familie auf dem Hals, ne? Alle hassen dich. Hab ich. Ja. Also so richtig hassen jetzt, ne? Mhm. Also, da ist auch der Tod zwischen. Wie meinst du das? Jetzt, dass ich zum Beispiel, wenn die mich halt sehen, dass die uns halt umbringen können. Das ist wirklich hart. Das ist jetzt Wirklichkeit jetzt. Also du hast richtig Angst um dein Leben? Richtig Angst um mein Leben. Weil alle Ehre jetzt zerstört worden ist, genau, und beschmutzt worden ist. Von der Familie und die lassen sich das nicht so gut auf Deutsch gesagt gefallen. Wie denkst du, wie alles jetzt weitergehen soll? Ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll. Deswegen habe ich jetzt angerufen. Mhm. Du bist unterwegs, hast du überhaupt einen Job oder von was lebst? Habe ich noch nicht. Und von was lebt ihr? Jetzt beim Freund. Und deine Freundin, was macht die? Ja, die ist auch jetzt bei mir. Also ihr habt überhaupt keine Perspektive jetzt. Ihr habt Angst, in eure Heimat wieder zu gehen? Ja. Jetzt sozusagen in unser Familienkreis. Das geht absolut nicht. Jetzt der Freund, der hilft uns so ein bisschen, was er halt helfen kann, aber das kann er nicht für ewig machen. Hast du nicht einen abgründigen Hass auf deine Familie und diese Tradition auch? Doch, ich habe so einen richtigen Hass jetzt drauf. Weil die haben dir alles jetzt zerstört, ne? Die haben ja praktisch mein ganzes Leben jetzt zerstört. Und haben dich überhaupt nicht respektiert und ernst genommen. Die haben das überhaupt nicht gemacht. Ich habe auch gesagt, ich liebe die nicht, ne? Ich habe gesagt, ich kann die nicht lieben. So, Hattest du denn in der Familie keinen Ansprechpartner, der so ein bisschen dich versteht? Beispielsweise die Mutter. Oft haben ja Söhne zum Müttern einen guten Draht. Ne, die war genauso wie mein Vater. Genau wie der Vater. Die hat nach der Preise von dem getan. Musste sie. Turan, da bin ich völlig überfragt, was du jetzt machen sollst. Ja, naja. Völlig überfragt. Ja. Ich weiß nur, dass es überall, auch gerade unter Mitwirkung von Türken und auch von anderen Ausländern, die in Deutschland leben, solche Beratungsstellen gibt für solche kulturspezifischen Probleme. Ich würde vorschlagen, dass du jetzt gleich auflegst und meine Psychologin ruft dich nochmal an. Ja. Sie ist ausgerüstet mit sehr, sehr vielen Adressen. Vielleicht ist da eine Adresse bei, die wir dir weitergeben können und dass du da einen guten Ansprechpartner findest. Ja, danke, das ist gut. Machen wir das so, leg auf und du wirst gleich angerufen. Jo, okay. Toi, toi, toi. Jo, danke. Tschüss, Turan. Tschüss. Herzlich willkommen, Ralf, 35. Ja, guten Abend. Ja, guten Abend. Guten Morgen. Ja, ich habe da ein Problem. Das ist so mit dem. Ich habe da mit dem Overalls, wo ich mir gerne anziehe, und das habe ich schon seit meiner Kindheit. Ralf, wir haben, glaube ich, ein Leitungsproblem. Rufst du vom Handy aus an? Richtig. Leg mal auf. Wir wählen dich gleich nochmal neu an. Die Leitung ist so schlecht. Ja, die bleibt ja schlecht, weil ich hier, ich könnte mal rübergehen bei mir in die Küche, weil hier klappt es so im Wohnzimmer. Ja. Ich versuch's mal, weil ich bin ja von keinem Weg. Ich gehe mal rüber. Ja, bitte. Dann müsste besser gehen. Ich habe nämlich gerade noch kein Wort verstanden. Jetzt geht es? Sag mal, nochmal dein Thema, vielleicht verstehe ich's dann. Ja gut, ich habe da ein Problem. Ich habe dann seit der Kindheit ziehe ich immer gern Overalls an. Kann man mich jetzt verstehen? Du ziehst seit der Kindheit was an? Overalls. Overalls? Ja. Ja. Aber immer gern, da wollte ich mal wissen, ob es eine Krankheit ist oder eine Mamie oder sonst was. Du willst mich nicht verarschen, ne? Nee. Overalls? Das ist doch was ganz Normales, das kann man nur anziehen. Ja, aber ich ziehe gern an, aber ich weiß nicht, ob es eine Krankheit ist. Also ich ziehe auch gerne Pullover und Unterhosen an. Also ja, Unterhosen ziehe ich auch nicht so gern an. Naja, ob es eine Krankheit ist, ist das sowas, wie ich das nennen kann. Ich verstehe dieses Problem nicht. Du ziehst, das sind ja diese Art von Latzhosen, ne? Nee, total, nicht Latzhosen, das sind totale Einteiler. Ja, genau, okay, sowas, ja. Was ist da jetzt so ungewöhnlich dran, dass du die so gerne anziehst? Ich weiß es auch nicht, es kommt... Ich zieh's halt gern an, das ist es. Und ich weiß nicht, ob es eine Krankheit ist oder was. Ich würde mal ganz profan sagen, dass das keine Krankheit ist, sondern einfach eine Angewohnheit, die dir Spaß macht. Und damit ist das okay. Spaß macht. Warum ziehst du die an? Einfach nur, weil du die schön findest? Oder gibt es da auch... Mir gefallen die Kleider, also nicht Kleider, die Einteiler. Ja. Egal, wo ich denn also, Ralf, ich glaube, das ist kein Problem. Zieh sie an, wenn du Spaß dran hast. Und ich glaube, dass das nun alles andere ist als eine Krankheit. Okay, verbleiben wir so. Tschüss. Ihr seid ja drauf. Manuel, 21. Hi. Hallo, grüß dich. Ich wollte sagen, das erste Mal, als ich deine Sendung gesehen habe, war da, als irgendjemand angerufen hat und er es lieber mit seinen Ziegen gemacht hat als mit einer Frau. Das ist aber lange her. Ja, das war schon ziemlich lange her, aber das fand ich sehr lustig. Ja. Ich sagen wollte, ich wollte dich eigentlich nur fragen, wie du stehst zu der Sache irgendwie, ob man Haschisch legalisieren sollte oder nicht. Ja, ganz klar. Echt? Ja, natürlich. Wieso das? Weil ich finde, dass das eine weitaus weniger gefährliche Droge ist als Alkohol. Aha. Und ich der Meinung bin, dass diese Droge wirklich wenig Unheil anrichtet und dass die Konsumenten, die Haschisch rauchen, nicht kriminalisiert werden sollten, nämlich indem sie halt Gefahr laufen, in diese Drogenkreise reinzukommen und das Zeug halt bei Dealern zu kaufen. Mhm. Und du siehst da überhaupt gar keine Gefahr drin, so irgendwie, wenn man halt irgendwie überkonsumiert oder so? Doch, natürlich. Aber das sehe ich beim Rauchen genauso wie beim Alkohol auch. Mhm. Natürlich. Also es besteht natürlich auch die Gefahr, dass das eine Einstiegsdroge wird, ne? Ja, das meine ich jetzt eigentlich weniger. Also ich dachte halt eher irgendwie, keine Ahnung, also ich meine, wenn man das halt in Maßen macht, dann finde ich das schon okay, aber... Damit will ich nicht Werbung für Kiffen machen. Nee, Quark, ne? Aber ich denke mir einfach irgendwie, wenn man es halt übertreibt, kann das halt schon irgendwie zu irgendwelchen Schäden führen. Ja klar, oder? Natürlich. Und natürlich. Deswegen bin ich da halt irgendwie schon skeptisch, ob man das halt legalisieren sollte oder nicht. Mhm. Wie sind denn deine Erfahrungen mit Kiffen? Also ich habe relativ lange gekifft, so, keine Ahnung, ein paar Jahre. Mhm. Und habe jetzt da 2 Wochen aufgehört. Und schwierig, weil ich mich immer mehr zurückgezogen habe und nicht so auf Leute zugehen kann. Wie viel hast du denn gekifft in der Woche? Ja, schon recht viel. Mhm. Das ist natürlich eine Gefahr. Ja, eben. Ne? Das ist wirklich eine Gefahr. Also, gerade in der Kifferszene, wenn man das zu doll betreibt, dass man apathisch wird, dass man nur noch auf sich bezogen lebt. Mhm. Klar, das ist völlig recht. Ja, genau. Deswegen ist das halt so eine Sache irgendwie, ob man das halt legalisieren sollte oder nicht, weißt du? Mhm. Weil wenn man halt irgendwie überkonsumiert irgendwie, dann besteht halt schon eine Gefahr, dass es halt irgendwie zu Schäden gibt. Mhm. Aber es besteht vielleicht noch eine viel größere Gefahr, was ich gerade sagte, wenn man halt kifft und immer wieder Kontakt hat zu Dealern, die wiederum auch harte und härteste Drogen vertreiben. Mhm. Ja, und da ständig dann halt in diesem Umfeld ist und dann ist die Gefahr wirklich weitaus größer, dass man einfach mal sagt, nun nimm auch mal vielleicht einen Gramm Koks dazu. Ne? Mhm. Ja gut, das ist ja dann wieder eine Einstellungssache. Also ich meine, ich bin halt irgendwie nur beim Rauchen geblieben und habe mir halt irgendwie schon gesagt, irgendwie, dass ich halt nichts anderes anrühre. Also wenn du jetzt davon weg bist, klasse. Ich bin der Letzte, der sagen will, du musst was kiffen oder so. Nee. Weiß Gott nicht. Also, ja. Cool. Manuel, jetzt ist die Sendung zu Ende gleich. Alles klar. Aber wir sind klar, ne? Okay. Bis dann. Mach's gut. Ciao. So, ihr Lieben. Schon wieder eine Nacht vorbei. Eine Talkradio-Nacht. Die Nacht ist noch nicht vorbei. Kurz vor zwei. Gerade ist angefangen. In der Technik bei uns heute Markus Liebetanz. Und morgen heißt unser Thema, da haben wir eine Themensendung. Da heißt das Thema Rache und Vergeltung. Wem gegenüber hegt ihr Rachegefühle? Und ist es schon mal zu einer Vergeltungstat gekommen, an der ihr beteiligt wart oder dass ihr vielleicht auch das Opfer gewesen seid? Ab 0 Uhr könnt ihr uns immer erreichen unter 0130 29 R und 0 29 11, und in Punkt 1 sind wir wieder da, hier bei Radio 1 Live und beim WDR Fernsehen. Bis morgen. Ciao.